Ja, moin in Snevan. Ich wünsche, dass ihr aus diesem Gottesdienst gesegnet herausgeht. Aber vorher wollen wir uns ein wenig mit dem Thema befassen. Ich habe auf der Internetseite gesehen, dass ich komme aus der FEG Bergedorf, dass wir hier stark vertreten sind. Am nächsten Sonntag ist mein guter Freund Thorsten Bruns hier. Und insofern habt ihr so richtig Bergedorf in Breitseite. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist der Lebensauftrag des Menschen? Denkt einen Augenblick drüber nach. Was würdet ihr antworten? Was hat Gott dem Menschen als Lebensauftrag gegeben? Ja, das machen wir zur Genüge häufig. Zwar nicht mehr so, aber gute Idee. Was noch? Dem Menschen. Ganz am Anfang. Na? 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn und so weiter. Und ganz am Anfang sagt er dem Menschen, hier kommst du in den Garten und du hast sozusagen die Erde, erstmal der Garten, Eden, die Adama, die Erde, das Erdreich, hast du unter dir, gestalte es, pflege es und mach was draus. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Also mit anderen Worten, er hat den Menschen einen freien Auftrag gegeben. Ihr habt hier euer Betätigungsfeld, ihr habt hier Arbeit, ihr habt zu arbeiten. Es gibt in manchen Philosophien und auch Religionen die Meinung, habe ich nachgelesen, nur die Faulheit ist göttlich. Arbeiten ist leider das, was wir machen müssen nach dem Sündenfall. Stimmt ja nicht. Die Arbeit ist uns vorher gegeben worden. Die Arbeit, die uns glücklich machen soll. Und das Problem der Arbeitslosigkeit ist ja so groß, weil Menschen diesen Lebensauftrag nicht mehr in gewohnter Weise erfüllen können. Die Arbeit. Und jetzt bringe ich den Kernsatz, das war nämlich eine ganze Predigt vorweg, die ist jetzt der Lebensauftrag des Menschen, habe ich euch erspart, ich habe jetzt gleich mit dem Segen angefangen. Der Lebensauftrag des Menschen ist die Arbeit. Und in Sprüche 6, Vers 6 steht ein ganz markanter Vers zu. Gehe hin zur Ameise, du Fauler. Sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Und wenn wir weitere Verse jetzt nehmen würden, wird herauskommen, die Bibel deckt Faulheit nur rum chillen, wie man heute sagen würde, nicht. Es muss das Gleichgewicht sein aus Arbeit und Wellness. Also sich erholen, das muss natürlich auch da sein. Das ist so der Lebensauftrag des Menschen. Da gab es noch nicht Missionsauftrag, da gab es noch gar nichts anderes. Erstmal hier stelle ich euch hinein. Und die Tatsache, dass dann die Arbeit mühsam wurde. Das hängt mit dem Sündenfall zusammen, wo dann gesagt wird, jetzt verfluche ich hier. Ihr werdet mit Mühen arbeiten, ihr werdet im Schweiß eures Angesichts arbeiten und so weiter. Ihr werdet mit furchtbaren Problemen am Computer zu tun haben und ihr werdet und werdet und werdet. Also, die Arbeit ist bis heute nicht nur lustvoll. Ich weiß, wovon ich rede. Ich liebe meine Arbeit, aber ich kenne auch die anderen Seiten, wo ich manchmal sage, ein Glück, dass wieder Samstag ist. So, und jetzt kommen wir zum Lebensauftrag des Menschen. Und da erwarte ich eigentlich eine Antwort, die schon gegeben wurde. Was ist der Lebensauftrag des Menschen eben, sagt des Christen? Der Lebensauftrag des Christen. Na. Arbeiten. Gut. Jetzt ärgere ich euch. Wenn das euer Lebensauftrag ist, wie viel Prozent eures Lebens verbringt ihr damit? Na? 5? 1%? 10%? 50%? 80%? 60. Gut, 60 ist eine gute, 60 ist gut. Das ist so eine Halbierung, 60% verkündigt das Evangelium, 40% bleibt dann noch nach für mein Leben. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Unser Leben besteht ja aus ganz vielen Dingen, in denen wir erstmal nicht direkt den Missionsbefehl ausführen. Tun wir doch nicht. Wir haben viel zu tun, wir arbeiten viel, machen unsere Routine, stehen, was weiß ich, irgendwo in der Werkstatt, reparieren Autos oder bauen Möbel oder keine Ahnung was oder unterrichten Kinder in Mathe oder wie auch immer. Wir tun ganz viel und erstmal erfüllen den Missionsauftrag nicht direkt. Andere Formulierung, ich bin jetzt so richtig hier so im Fragen entwickelnden Unterrichtsgespräch, tut mir leid. Was ist es denn dann? Ist es nur das? Dann sind ja die Hauptamtlichen prima raus, die da jeden Sonntag auf der Kanzel stehen, noch zusätzlich eine Bibelstunde machen und dreimal in der Woche von Haus zu Haus gehen. Was ist es? Was ist es? Dass wir immer, nicht nur dann, wenn wir sagen, so und jetzt gehen wir mal und stellen uns an die Ecke und erzählen und haben Büchertisch und haben was weiterzugeben. Was wäre es in der Nachbarschaft, in der Freundschaft, in der Familie, in der beruflichen Umgebung, an der Schule, an der Uni? Was wäre da unser Lebensauftrag? Okay. Genau. Und das würde bedeuten, wenn wir das doch mal anders umformulieren, um es zum Thema hinzubiegen, die Liebe Gottes weiterzugeben. Jemand hat mal gesagt, wenn er den christlichen Glauben, die Aussage des Evangeliums in einem Satz zusammenfassen müsste, würde er sagen, Gottes Wesen ist Liebe. Da ist eigentlich alles drin. Da ist das gesamte Heilswerk Jesu Christi auch mit drin, was er aus Liebe zu den Menschen hat er seinen Sohn gegeben und so. Den Menschen Gottes Liebe nahe bringen. Oder, nochmal anders formuliert, Gottes Segen auf die Menschen zu legen. So, und darüber wollen wir heute nachdenken. Wir haben diese Lesung gehabt, wo gesagt wird, ja, ihr, an euch erkennt man, dass der Herr mit euch ist, dass ihr Gesegnete seid. Wie erkennt man das bei uns? Der deutsche Rapper Xavier Naidu singt in einem Lied, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf. Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Manche segnen dich. Im kurzen Vorgespräch mit Thomas haben wir das ein wenig angesprochen. Was heißt segnen? Kann nicht nur Gott segnen, können wir segnen? Was heißt das, wenn wir segnen? Gottes Segen auf diese Welt legen. Nehmen wir den klassischen Segen, der früher an jedem Gottesdienstende stand, der aaronitische Segen aus 4. Mose. Und der Herr redete mit Mose und er sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Kindern Israel. Also heute zu den neutestamentlichen Kindern Israel, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn so sollt ihr meinen Namen auf die Kinder Israel legen, dass ich sie segne. Da ist auch beides drin. Gucken wir in unsere Gesellschaft, woran erkennt man uns als von Gott Gesegnete, als Segnende, die das weitergeben können. Der Amtseid unserer Politiker wird häufig ohne die Gottesformel gesprochen. Auf dem Weg heute Morgen hierher hörte ich in dem Kirchenfunk von nicht Radio Niedersachsen, sondern Radio Schleswig-Holstein, in dem Bundesland wohne ich ja, dass man ja wieder bestrebt ist, von mehreren Gruppen vereint, den Gottesbezug in die Schleswig-Holsteiner Verfassung zu bekommen. Ist ja gestrichen worden mit großer Mehrheit und soll wieder rein. Ja, ist das nicht ein Stück Hinweis darauf, dass etwas da ist, was höher ist als wir? Wie sieht es aus? Wie werden wir wahrgenommen? Ich habe ein bisschen in einem gewissen Zusammenhang im Internet recherchiert und bin da auf ein Forum gekommen, in dem sowas stand wie. Da ging es also darum, wer bestimmt, was in unserer Gesellschaft gut ist und schlecht ist. Wird alles gut für einen Fortschritt nach menschlichem Maß? Und dann wird erstmal von den salafistischen Hetzern, wie diesem Deutsch-Salafisten Pierre Vogel, gesprochen. Sollte man dem eine ernsthafte Plattform geben, dass man sich mit ihm auseinandersetzt, oder macht man ihn dadurch nur wichtiger? So, und dann kommt es, hört gut zu. Und genauso sollte der Umgang mit evangelikalen Predigern und Repräsentanten sein. Auf der Basis einer Märchensammlung aus dem sogenannten Heiligen Land eine Ideologie und eine Form des Zusammenlebens zu entwickeln, das ist hanebüchener Blödsinn. So, und dann wird auf das Grundgesetz verwiesen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und dann kommt nochmal ein Satz, der mich also geärgert hat, weil hier drei Gruppen in die gleiche Schublade gepackt werden. Nazis, Salafisten und Evangelikale treten mit ihrer Diskriminierung, da ging es um Schwule, von Schwulen allein schon gegen dieses Grundgesetz an. So werden wir wahrgenommen. In Hamburg gab es den Kongress der christlichen Führungskräfte. Der Bürgermeister war Schirmherr, Bundesminister waren da, Maizière, und wir haben also ich war nicht da, aber ich habe darüber gehört, und die haben wirklich über Werte bei führenden Leuten in der Wirtschaft nachgedacht und einiges Wesentliche eben dort auch vom christlichen Glauben hergebracht. Was hat der NDR verbreitet? Radikale Christen werden von Scholz unterstützt. Radikale Christen. Unter radikal versteht der Durchschnittsbürger heute denjenigen, der mit der Waffe in der Hand und mit Gewaltanwendung durchsetzt, was er für richtig hält. Ein radikaler Christ oder ein Evangelikaler, wie sie hier erwähnt werden, ist jemand, der die Liebe Gottes weitergibt, der nicht Gewalt ausübt, der aber mal seine Meinung sagt. Radikal, ja, sind wir doch wohl, sonst wären wir wohl nicht hier in einer Freikirche. Radikal im Sinne ganz grundlegend. Radix heißt die Wurzel. Radikal im Sinne von, jawohl, ich nehme da nicht so einen Überbau, nur so ein bisschen Humanismus aus dem Christentum, sondern ich nehme das ernst, was da steht. Mit dem Glauben und mit dem Gerettetwerden und mit dem Tod für uns, Ostern liegt gerade hinter uns. Ja, radikal. Ja, im Internet stand dann, diesem Pack bietet man keine Anerkennung. Diesem Pack. So, und wie sind wir jetzt als Evangelikale, wie sind wir jetzt als Christen, die es ernst meinen mit ihrem Glauben? Wir sollten uns auch nicht Fundamentalisten nennen. Das Wort ist einfach falsch belegt heutzutage, genauso wie radikal. Wir sind ernsthafte Christen, die ihren Glauben sehr ernst nehmen und weitergeben. Und das ist ja in diesem Gottes Liebe auf die Menschen legen, Gottes Segen auf die Menschen leben mit drin. Der Mensch hat sich irgendwann entschieden, selber entdecken zu wollen, was gut und böse ist. Das nennen wir Sündenfall. Der Mensch hat es nicht fertiggebracht, Gott vollständig zu vertrauen und zu sagen, der wird mich entsprechend leiten. Die Folge war, dass der Mensch sich selber Gott sein musste und sich selber seinen Weg immer wieder suchen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Da ist nämlich gar nicht in erster Linie das moralisch Gute und Böse gemeint, sondern das, was für mich gut ist. Das, was für mich schlecht ist. Das, was mir gut tut. Unsere Zeit ist eindeutig nachchristlich. Und das ist sicherlich in der Großstadt vielleicht noch etwas stärker als auf dem Lande in Snevern. In 2. Timotheus heißt es sehr, sehr deutlich, und das sollten wir nicht so abtun. Du solltest aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme, man kann auch sagen wilde, besessene Zeiten kommen, denn die Menschen werden nur sich selbst, Geld und ihre Ehre lieben. Sie werden sich selbst groß machen und Gott lästern. Sie werden ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und alles Heilige in den Dreck ziehen. Nur nicht das Heilige des Islam. Da sind alle vorsichtig, oder fast alle. Sie werden sich anderen gegenüber lieblos und unversöhnlich, verleumderisch und hemmungslos verhalten. Fanatisch werden sie ihre Ziele verfolgen, aber das Gute verfehlen. Verräter sind sie, Hitzköpfe und Narren. Was heißt jetzt, Evangelikale werden als von Gott Gesegnete und Segnende erkannt? Wenn wir das genaue Gegenteil davon nehmen, sie lieben nicht nur sich selbst, sondern den Nächsten. Sie lieben nicht nur ihr Geld, sondern setzen ihr Geld für den Nächsten mit ein. Sie lieben nicht nur ihre eigene Ehre, sondern geben anderen Ehre, die es verdient haben. Sie gehorchen Gott, sie sind dankbar und sie wissen alles Heilige zu schätzen. Sie verhalten sich nicht hemmungslos, sie verhalten sich maßvoll. Sie verfolgen ihre Ziele nicht fanatisch, nicht wie die eigentlichen Radikalinskis, sondern sie verfolgen ihre Ziele in Nächstenliebe, in Liebe dem Nächsten gegenüber als von Gott Gesandte. Und wenn sie in die Politik gehen, müsste man die christlichen Politiker auch von den anderen unterscheiden können. Was ist denn nun Segen? Wenn ich so offene Fragen stelle, wie habt ihr eigentlich die Meinung, dass die EU unter dem Segen Gottes steht? Und Ähnliches will ich nicht beantworten. Der Herr ist aber gesegnet. Das war aber ein gesegneter Abend. Das war eine gesegnete Predigt. Ja, liebe Geschwister, meistens sagt man das ja, wenn sie einem gut gefallen hat und man in seiner eigenen Meinung bestärkt wurde. Gesegnet kann auch heißen, ich fühle mich richtig auseinandergenommen. Ich fühle mich sozusagen reduziert auf meine eigenen schlimmen Gefühle. Ich kann auch gesegnet werden, indem ich hinterher nicht mehr weiß, wo mein linkes und wo mein rechtes Ohr ist. Gesegnet sein kann auch heißen, halt stopp, hier kommt jetzt dein Einschnitt und jetzt will ich dich wirklich segnen und du wirst vieles anders machen als vorher. Vor Jahren hat es einen typischen menschlichen wissenschaftlichen Versuch gegeben. Man hat gesagt, am Computer simuliert man ja alles. Wenn Ihre Kinder früher mal am Computer gespielt haben, ich habe so gut wie nie, da kann man eine Stadt simulieren, da kann man einen Konzern simulieren, da kann man Schiffe verkaufen, Flugzeuge, was weiß ich nicht alles. Dann hat man irgendwann mal gesagt, liebe Studenten, ihr simuliert jetzt mal eine ganz kleine Einheit. So, Tarnerland hieß das oder heißt es auch noch. Ich habe sonst immer so die Angewohnheit, Leute in die Irre zu führen und zu sagen, guck mal nach, wo Tarnerland auf dem Globus oder im Atlas ist. Das liegt da zwischen Afghanistan und Tschatschukien oder was weiß ich. Und dann suchen einige Leute tatsächlich, so würde ich es in der Schule immer machen, mir ein Grinsen, bis die dann merken, der veralbert uns hier. Tarnerland ist ein Land auf dem Computer, also ein ganz kleines Land, wo es einen kleinen Stamm gibt, der Viehzucht und Ackerbau betreibt, der gerade so eben lebt. Sie haben alle ihr Einkommen, aber nicht wirklich gut. So und so viele Schafe, so und so viele Rinder. Und der Stamm, mit dem sie häufig Auseinandersetzungen haben, ist auch da. So, und jetzt wurden die Studenten rangesetzt, sollten das System verbessern. Ich sag mal, sollten es segnen. Sollten also was Gutes tun für den Stamm. Und was passierte? Egal, was sie dort verändert hatten, sie ruinierten dieses Tarnerland. Es klappte nicht. Es war so, ich mache es jetzt mal etwas kurz, weil das sonst fange ich da an zu quatschen, weil mich sowas sehr interessiert. Sie konnten die Probleme dieser kleinen Einheit nicht lösen. Schlaue Leute, Studenten, auch die Dozenten konnten das nicht. Und das hat damals den begleitenden Professor dazu gebracht, ein Buch auf den Markt zu bringen. Und dieses Buch heißt Die Logik des Misslingens. So, jetzt sind wir daran. Der Sündenfall, der hat den Menschen ein Dilemma geschenkt. Er muss entscheiden. Er muss immer sagen, wo es gut, was gut ist, wo es lang geht. Und ist genau genommen, wenn er sich auf sich selbst verlässt, von Gott verlassen. Die Logik des Misslingens soll aussagen, und dieses Buch gibt es noch, ist 2004 nochmal neu verlegt worden, dass der Mensch bei seinen Versuchen, komplexe Zusammenhänge zu analysieren und vernünftig zu regeln, in der Regel aufgrund eines falschen Denkens scheitert. Auf dem Buchtitel ist so ein Superman, so ein Typ, der da über die Skyline von New York fliegt, den gibt's nicht. Es gibt gute Menschen, es gibt Menschen, die sehr viel können und sehr viel regeln. Aber der Mensch ist eigentlich seit dem Sündenfall zum Scheitern verurteilt. Was wissen wir? Ich schäme mich häufig, dass ich so wenig weiß, so wenig verstehe. Auch in der Griechenland-Frage. Ich halte mich da lieber raus, weil ich da so wenig Ahnung von habe. Ich weiß ja nicht mal, warum die Benzinpreise morgens hoch und abends niedrig sind. Ich fahre jeden Morgen da und sehe Diesel 1,209 und abends dann 1,129 oder so. Wer kauft denn dann morgens noch? Jetzt gehe ich da logisch ran und sage, ach so, die wollen morgens da ihre Ruhe haben und ein bisschen Zeitung lesen, deswegen werden die Preise morgens hochgesetzt. Billige Erklärung, aber man versucht ja dann solche Erklärungen, weil man sagt, das gibt's doch nicht, was ist denn da für ein Sinn hinter? Auch wir machen häufig diese Fehler. Viele Leute in unserer Zeit, die dann in ihrer Ehe Probleme haben, die sagen schlicht und ergreifend, beste Lösung, wir trennen uns, beste Lösung, das und das. Und dann hat man ganz kurz gedacht und dann kommt irgendwann das nächste Problem und man hat nicht wirklich ein Problem gelöst. Und geistliche Probleme, wie schwer ist das denn, die zu lösen? Nicht nur, dass wir Evangelikale uns häufig daran erfreuen, unterschiedliche Positionen heftig auszufechten. Nein, das muss man so sehen. Nein, habe ich aber da und da, da steht aber das und das. Nein, hier steht das und das. Und schon hat unser Nächster nichts mehr davon. Was hat denn der davon, wenn wir eine theologische Frage bis ins Letzte stundenlang klären? Wenn wir selber das wollen, sollen wir uns hinsetzen und das tun. Aber nicht behaupten, dass das zum Segen der anderen geschieht. Wir versuchen etwas zu erreichen und erreichen wir es. Was habt ihr euch als Gemeinde Snevern vorgenommen? Was wollt ihr erreichen? Ich weiß es nicht. Ich habe vor Jahren mal die Frage hier gestellt, wie man denn die Echtheit des Christentums erkennt. Dies ist ein ähnliches Thema. Was habt ihr seitdem erreicht? Was erreichen wir bei uns selbst? Dass wir vorankommen, wie es so schön heißt, dass wir weiterkommen als Einzelne, als Gemeinde. Nicht nur das Wetter klemmt manchmal, wie Herbert Grönemeyer singt, also immer hier nicht, immer wenn ich hier bin, scheint die Sonne, daraus schließe ich erstmal, die scheint hier immer, sondern auch unser Leben, unser Glaube klemmt. Und wir wissen manchmal nicht mehr, wie wir ihn wieder lockern sollen, wie wir da rauskommen sollen, wie wir das wieder hinbekommen. Jetzt nähern wir uns dem, was Segen eigentlich ist. Segen ist etwas, was wir selber auf überhaupt keinen Fall erzeugen können. Können wir nicht. Wir können uns nicht selbst segnen. Wenn ein Vater sagt hier, meinen Segen hast du zu seiner Tochter oder seinem Sohn, ja, das ist ja nur gemeint, meine Zustimmung. Jawohl, ich meine es gut mit dir und das ist dann mein Segen. Segen ist etwas Gutes zum Vorteil desjenigen, der gesegnet wird. Wir gehen nachher nochmal die einzelnen Verse des aaronitischen Segens durch, weil da so viel drin ist, was Segen eigentlich bedeutet. Ich habe irgendwann im letzten Jahr mit einem Freund einen Film gesehen. Ich weiß nicht, wer von uns den vorgeschlagen hat. Hinterher kamen wir raus und sagten, hey, was war das denn? Das hieß Maze Runner. Junge Leute werden in ein Labyrinth eingesperrt oder vor ein Labyrinth, leben dort, gewöhnen sich dran, sind eingesperrt, von einer riesigen Mauer umgeben und in dem Labyrinth versuchen sie immer, den Monstern zu entgehen oder da irgendwie den Weg rauszufinden. Da kommt dann irgendwann einer dazu und sagt so, ich gebe mich mit diesen Regeln hier nicht zufrieden, ich will da jetzt wirklich raus, ich will wissen, was ist das hier? Die anderen haben gesagt, es ist hier so. Die allermeisten Menschen unserer Zeit sagen, das Leben ist so. Und Gott kümmert sich nicht. Wo ist Gott denn? Und dann sind da noch die Radikalinskis, die Evangelikalen, die genauso wie die Salafisten weggehören. Und die kommen nicht voran. Und unsere Welt wird immer mehr die Welt nach dem Sündenfall. Die Welt, wo der Mensch ohne Gott auskommen will. Die Politiker brauchen den Gottesbezug nicht mehr, haben wir gehört. Und ansonsten, jeder versucht, schlauer zu sein als der andere. Von jedem Baum darfst du essen, nur nicht von dem. Das war ja die Regel. Die Freiheit war doch da. Es kann mir doch keiner erzählen, im Garten Eden gab es keine Freiheit. Es gab nur einen einzigen Baum. Und genauso machen wir es häufig auch, dass wir eben sagen, ich fühle mich eingeschränkt. Also werde ich dieses Verbot noch knacken. Der göttliche Segen für unsere Welt, wissen wir doch, besteht in Jesu Menschwerdung, besteht darin, dass er den Weg zum himmlischen Vater geschaffen hat. In diesem Buch, die Logik des Misslingens, steht drin, dass es nicht einfach darauf ankommt, dass man jetzt irgendeine Schlussfolgerung zieht, sondern man muss Ziele haben. Deswegen hatte ich eben schon mal die Frage gestellt, welche Ziele habt ihr? Ich definiere, habe jetzt ja noch ein gutes Jahr, dann falle ich ja in das Loch des Ruheständlers. Ich habe ein Jahr jetzt noch Zeit, und da ist meine Frau sehr hinterher, dass ich mir da was überlege, dass ich da nicht die ganze Zeit zu Hause hänge. Mal sehen, was es wird. Also ich denke schon, die Richtung weiß ich, aber so genau noch nicht. Und das möchte ich in diesem Jahr entdecken. So, jetzt sagt der Professor, der diese Sache da mit Tanerland begleitet hat, es reicht nicht, dass wir allgemeine Ziele definieren. Ja, Herr, ich möchte dir näher kommen. Ich möchte dir ähnlicher werden. Das ist nicht konkret genug für uns, sondern ich will meine Arbeit gut tun. Ich will als Oma und oder Opa vernünftig für meine Enkel da sein, mehr als bisher. Ich will meine Nachbarn erreichen. Das sind ja manchmal Sachen, Segen. Ich hatte am Montag vor Ostern in der Schule einen Besuch, weil ein ehemaliger Schüler von mir, vor 100 Jahren sage ich dann immer so, 1982 glaube ich hatte ich den, seine Söhne bei uns anmelden wollte. Und dann haben wir uns natürlich lange unterhalten, ganz lange Zeit. Ich komme mich noch an ihn erinnern, er sich an mich natürlich auch. Und dann sagt er irgendwann, wissen Sie überhaupt, was Sie erreicht haben? Sag ich, nö, in den meisten Fällen erreichen wir ja nichts als Lehrer. Insofern, was meinen Sie denn jetzt? Sagt, er ist jetzt Fachhochschulprofessor, ist Ingenieur. Sagte, ich habe Sie damals irgendwann mal gefragt, wie Sie denn Glauben und Wissenschaft zusammenbringen. Sag ich, ja, das haben mich schon viele gefragt. Kann sein, weiß ich so nicht mehr. Und dann haben sie was gesagt, das hat mir die ganze Zeit begleitet. Und er sei atheistisch aufgewachsen und habe irgendwann vor ein paar Jahren jetzt den Sprung zum Glauben geschafft und sich taufen lassen. Ich wusste nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich hatte auch keine Ahnung, dass ich irgendeinen Einfluss da ausgeübt hatte. Segen. Segen, der sich irgendwann irgendwie bemerkbar macht. Wenn wir sagen, ich will nicht Gott nur dir ähnlicher, also Jesus dir ähnlicher werden, sondern ich möchte gerne, dass diese Frau, dieser Mann deine Liebe erfährt, dann ist das ein konkretes Ziel. Ich will als Chef freundlicher mit meinen Mitarbeitern sein. Ich möchte mein cholerisches Wesen in den Griff bekommen. Mich nicht mehr so... Ach nein, ihr habt ja halb angefangen, ich kriege schon Schreck. Ich bin im normalen Zeitraster, ich habe eben gedacht, kann doch nicht wahr sein. Gottes Segen, und jetzt kommt etwas, wo mir, ich habe die Predigt in Bergedorf schon mal gehalten, wo mir hinterher jemand sagte, das hat mich richtig angefasst. Wir können Gottes Segen auch verhindern. Ich hoffe, das ist euch klar. Wenn wir es im technischen Bild sagen, wenn wir eine Segensleitung aufgebaut haben und kappen die, dann kann der Segen nicht fließen. Wir können dem anderen Hindernis sein, indem wir uns doof verhalten, indem wir uns arrogant verhalten, indem wir uns besserwisserisch verhalten. Dann sagt der andere, der will irgendwas mit Gottes Segen zu tun haben. Wenn wir nicht versöhnungsbereit sind, wenn wir Wasser predigen und Wein trinken. Wann sagt ihr von jemandem, der ist aber ein Segen für uns? Ein Segen, dass der in der Gemeinde ist. Ein Segen. Wenn er etwas erreicht durch sein Leben, durch sein Glaubensleben und durch sein Tun. Wenn das zusammenpasst. Wir segnen Menschen, ich denke ihr hier auch, wenn sie heiraten, wenn sie rausgehen, wir haben bei uns viele, die so ins Ausland gehen für ein Jahr, freiwilliges soziales Jahr, junge Leute. Wir segnen Menschen, die in die Mitarbeit geholt werden. Und dann hört es schon meistens auf. Warum hören wir da eigentlich auf? Warum können wir nicht ganz normal im Alltag mit äußeren Zeichen oder ohne segnen? Warum können wir nicht eigentlich, wenn uns jemand begegnet, vielleicht den wir gar nicht kennen, warum können wir den nicht innerlich segnen? Im Sinne von ihm Gott anbefehlen, Gott bitten, dass er sich um ihn kümmert. Wenn in einigen christlichen Kreisen demonstriert werden soll, dass jemand gesegnet ist, dann wird leider gesagt, dem geht's gut. Jetzt würde ich mal modern sagen, hallo. Allen, denen es nicht gut geht, die sind dann aus Gottes Segen gefallen. Alle, die krank sind, sind aus Gottes Segen gefallen. Das kann es doch nicht sein. Das ist eine in meinen Augen falsche Lehre. Dass man aus dem wohlhabend sein oder reich sein oder ihm es gut gehen, Gesundheit haben, schließt, der ist besonders gesegnet. So herum ist das falsch. Dass jemand für sich sagt, mir geht es so gut, das empfinde ich als Gottes Segen, ist in Ordnung. Aber nicht, wenn ihr nur genug glaubt, dann wird euch nichts fehlen, dann wird euch nichts passieren. Das stimmt ja nicht. Wir werden krank, auch trotzdem. Und wir erleben Dinge, wo wir nur den Kopf schütteln und wo das Leid kein gutes Ende nimmt und wo wir auch keine Antwort wissen und wo wir sagen müssen, sorry, tut mir leid, kann ich nicht zu sagen. Und ich bin nicht Gottes Anwalt. Gesundheit gleich Segen. Wenn wir gesund sind, schön. Freue mich auch drüber, dass es mir wieder so weit gut geht. Ja, aber was soll denn bitte der sagen, der fast nicht genug Geld hat? Hat Gott ihn vergessen? Ist er nicht gesegnet? Wie segnet Gott? Kann ich nicht verallgemeinern. Wie segnet Gott? Macht doch mal einen Erfahrungsabend dazu. Erzählt euch doch mal gegenseitig, wo Gottes Segen war. Erzählt euch doch gegenseitig auch, wo ihr ihn vermisst habt, wo ihr vielleicht was anderes erwartet habt, wo ihr eine Hiobs-Erfahrung gemacht habt. Nur diese Ehrlichkeit kann uns auch dahin bringen zu sagen, Gott, im Moment geht es mir sehr gut, ich bin von Herzen dankbar, ich danke für deinen Segen. Oder auch zu sagen, Gott, ich verstehe das im Moment nicht, ich klage vor dir, auch das muss sein. Wenn man mal grundsätzlich überlegt, wie Menschen in ihrem Leben, macht doch so einen Abend mal. Ich finde das, vielleicht habe ich auch Lust zu kommen. Mal sehen. Da gibt es eigentlich zwei Kategorien. Die einen sagen, da war in meinem Leben eine Segenslinie. Ich habe immer wieder gespürt, dass Gott da war, dass er neben mir war. Diese Sache mit den Fußspuren. Na, da hast du mich nicht begleitet, da sehe ich ja nur eine Fußspur im Sand. Ja, da habe ich dich getragen. Spuren im Sand. Das ist diese Gotteserfahrung, von der ich auch sagen würde, das ist so meine. Dass ich nicht immer sagen kann, da war immer ganz präsent und ich habe vor lauter Halleluja-Gefühlen mich oberglücklich gefühlt. Nein. Aber ich habe an gewissen Punkten diese Unterstützung, diese Wegweisung, diese Richtung bekommen und fühle mich deswegen gesegnet. Fühlte mich nicht gesegnet, als ich mit dem Schlaganfall im Krankenhaus lag. Da fühlte ich mich verlassen. Ich sag, was soll das? Der Herr ist mein Hirte. Die andere Erfahrung sind die, wo ich nur sagen kann, ich höre sie mir an. Das sind die Schlüsselerlebnisse. Das sind die Grenzerfahrungen. Das sind die, wo jemand sagt, hier, Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe das und das geträumt. So wie bei uns in der Gemeinde letzten Sonntag, glaube ich, ja, erzählte ein junger Mann, dass er geträumt hatte, dass er vor einer Menge sprach und irgendwie noch wusste, was. Und just an dem Tag wurde er dann angerufen von der Moderatorin unseres Gottesdienstes, ob er nicht mal ein Zeugnis sagen will. Und dann hat er ein Zeugnis, was mich fast sprachlos zurückgelassen hat, dahingelegt, wie er auch aus atheistischem Elternhaus dann tief hineingeraten ist in die Sinnlosigkeit, in den Alkohol, hat ein Jahr lang Schulbesuche vorgegaukelt mit gefälschten Dokumenten, gefälschten Unterschriften und so weiter, bis hin zur Schule, die ihm das dann noch beglaubigt hat, war das wohl so gut gemacht mit Photoshop oder womit auch immer, dass er also wirklich sich selber alles vorgemacht hat, was nur irgend ging. Und es hat mich stark beeindruckt, wie er dann zum Glauben gefunden hat. Wie er dann auch wieder durch Wegweisung, durch Leitung, durch Führung hingekommen ist in unseren Jugendgottesdienst und dann ging es weiter. So, wenn ihr jetzt sagen solltet, ich will mal so ganz offen sagen, ich wünsche mir manchmal diese Schlüsselerfahrung, diese Erlebnisse, dieses, Gott spricht, ich erlebe ihn ganz direkt. Der Wunsch ist mir eigentlich so gut wie nie erfüllt worden. Wenn ihr jetzt mal die Bibel daraufhin durchforstet, da werden die Geschichten erzählt, wo jemand wie Paulus direkt Gott erlebt, direkt angesprochen wird, andere auch, Berufung der Propheten und so weiter. Aber die meisten Wörter sind, wir sollen wachsen, gedeihen, wir sollen zunehmen, Frucht bringen, stark, klug, weise werden. Jawohl, das ist die normale Gotteserfahrung, dass wir dies mit uns machen lassen. Das ist Segen Gottes, meine ich. Ihr könnt mir nachher ja eure gegenteiligen Meinungen sagen. Der Herr segne dich und behüte dich. Woher sonst erwarten wir Hilfe, wenn nicht von Gott? Wenn nicht durch seinen Segen? Wohin sollen wir gehen, Herr? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Ist euch diese Frage existenziell wichtig? Oder managt ihr euer Leben eigentlich eigenständig? Dann braucht es manchmal ja auch solcher Einschnitte wie mit einem Mal nach über 60 Jahren noch nie im Krankenhaus gewesen, mit einem Mal da liegen. Von wem erwarten wir die Hilfe? Wenn mein Enkel jetzt, ich habe hier noch Papa stehen, es war mal so, wenn mein Enkel jetzt sagen will, dies und das da, mach mal bitte fertig. Ja klar, Fahrrad fertig machen oder irgend sowas, das kriegt man hin. Wenn wir Gott sagen, lieber Vater im Himmel, ich habe da folgendes Problem, wünsch mir deinen Segen, deine Lösung, ob er uns wohl hilft. Wenn meine Schüler nochmal nachfragen und sagen, ja, also wissen Sie, die Herleitung der Kettenregel, der Differentialrechnung habe ich nicht so richtig verstanden, dann sage ich, okay, dann gucken wir sie uns nochmal an. Wenn die jetzt meinen Kollegen fragen würden, der da Deutsch unterrichtet, dann können Sie mir uns mal die Kettenregel erklären, dann wird er sagen, hä, was? Kann man das essen? Oder ich würde in Spanisch oder was weiß ich irgendwo eine Frage beantworten müssen, kann ich dann auch nicht. Es soll ja mal einem Menschen so begegnet sein, der blieb mit seinem Auto liegen, dann hielt ein anderes an, der Mensch stieg aus und sagte, haben Sie hier Probleme? Ja, irgendwas ist mit dem Motor. Dann machen Sie doch mal die Haube auf. Wieso, verstehen Sie was davon? Das war zufälligerweise Herr Ford, der dieses Auto, das war in der Anfangszeit, mitkonstruiert hatte und kam vorbei und konnte helfen. Jetzt kommt natürlich die Übertragung. Wer kennt uns am besten, wer hat uns gemacht? Der himmlische Vater. Der Schöpfer. Wer sollte uns sonst helfen? Segen, das lasse ich jetzt mal weg. Es gibt noch so ein paar Überlegungen, wie man denn als Chef oder als Arbeitnehmer Segen weitergibt, wie man sich verhält. Wie man sich nicht verhält, das lasse ich jetzt hier mal aus. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Das sagen wir so auf. Das müssen wir mal verinnerlichen. Das Angesicht Gottes sei über dir. Erhebe sein Angesicht über dich. Was heißt das denn? Gott guckt. guckt auf uns, das wäre so die klassische Sicht. Da ist das Gesicht Gottes und guckt auf uns runter. Wir können es auch so formulieren, das Angesicht Gottes, was kein Mensch geschaut hat, Mose vielleicht mal so halbwegs, das wendet sich uns zu. Wir sind Aug in Aug mit Gott. Wir sind sozusagen mit dem Schöpfer in diesem Augenkontakt im übertragenen Sinn. Wir haben eine Glaubensbeziehung zu diesem Allerhöchsten. Er gebe dir Frieden. Wie viel Frieden habt ihr in eurem Herzen? Wie viel Frieden habt ihr mit euren Ehepartnern? Wie viel Frieden habt ihr mit euren Kindern? Wie viel Frieden habt ihr über den Nachbarschaftszaun? Wie viel Frieden habt ihr hier in Schneverding? Werdet ihr als die Friedlichen, als die Friedensstifter angesehen? Ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, dass ich sie segne, sagt Gott der Herr. Haben wir uns dem Thema genähert. Eine kleine Geschichte in einem kleinen Bergdorf in den Dolomiten. Das ist eine wahre Geschichte. Mit dem malerischen Namen San Andrea kamen die Bauern und Bäuerinnen am Sonntag immer von den umliegenden Höfen zusammen zur Messe. Und weil der Weg so lang war und die Kühe ja noch gemolken werden mussten, und was weiß ich nicht, die Bienen noch, die werden ja nicht gemolken, aber kamen sie zu spät. Weg war weit und die Arbeit musste noch getan werden und sie kamen dann teilweise zu spät. Und dann war manchmal sogar schon die Predigt zu Ende. Und das Amen- und das Fürbittengespräch wurde gerade gesprochen. Aber die sagten dann, ich gehe da trotzdem hin, auch wenn ich es nicht schaffe, ich möchte mir den Segen abholen. Ich möchte noch diesen Segen, der Herr segne dich und behüte dich, mit denen ein kirchlicher Gottesdienst wohl in der Regel schließt, möchte ich mir noch abholen. Den haben wir noch mitgekriegt, sagten sie und meinten es auch ganz wörtlich. So, als wenn sie zum Schluss noch etwas in ihre Tasche bekommen haben, was sie mit nach Hause nehmen können. Den Segen Gottes. Der Ort des Segens ist für sie genau der Punkt gewesen. Wir würden immer sagen, wenn wir die Predigt versäumt haben, dann brauchen wir gar nicht mehr hinzugehen. Könnt ihr heute nochmal neu überlegen, ob es so ist. Also der Segen kommt noch. Und es gehe bitte keiner ungesegnet nach Hause. Ich finde die irischen Segenssprüche, die es so häufig zum Geburtstag und so gibt, eigentlich sehr schön, bevor man auf Reisen geht oder in anderen Lebenslagen. Da gibt es eigentlich immer Segenssprüche. Möge dein Glas immer voll sein, möge das Dach über deinem Kopf immer stark sein. Und den schönsten Spruch finde ich, und mögest du eine halbe Stunde schon im Himmel sein, bevor der Teufel es merkt. Das heißt also, der hat nichts mehr mit dir zu tun. Du bist der Gesegnete, der im Leben mit Gott gelebt hat und im Tode genauso mit ihm leben wird. Und der Teufel hat keinerlei Anrechte mehr darauf. Und irgendwo ist das ein schöner Spruch, finde ich. Segen heißt, wirklich das möglich machen, was sonst nicht möglich ist. Das Wort segnen kommt vom hebräischen Barak. Barack Obama da was mit zu tun hat, weiß ich nicht. Beziehungsweise vom griechischen Wort eulogeo. Segnen bedeutet einem Menschen die Kraft Gottes zuzusichern und ihn mit heilvoller Kraft auszustatten. Damit Gott zu loben, zu preisen und dem betreffenden Menschen einen Zuspruch zu geben. Mir fällt auf, dass wir manchmal zu Menschen gar nicht mal sagen, ich bete für dich, sondern ich denke an dich. Habt ihr das auch schon mal mitgekriegt? Dass man dann das Beten gar nicht ausspricht, sondern ich denke an dich. Ich bete für dich. Gott möge dich segnen. Das ist es doch. Segen bedeutet, den anderen in die Umarmung Gottes zu geben. Wenn ich für einen Menschen um Segen bitte, den ich weiter nicht kenne, überlasse ich es doch eh Gott, was er damit macht. Aber auch bei den Bekannten. Wenn ich sage, Herr segne Thomas Emmel und ich weiß ganz viel über ihn, dann habe ich vielleicht meine Gedanken dabei, was Gott denn bitte mal bei ihm nur endlich mal in Ordnung bringen sollte, was es bisher nicht war. Ist doch Unsinn. Das ist doch Unsinn. Wenn wir sagen, Gott, dein Segen möge diesem Menschen begegnen, dann meinen wir doch damit, Gott, du weißt am besten, was ihm gut tut, was für ihn wichtig und richtig ist. Und das, darum möchte ich dich bitten, dass du da eingreifst. Macht ihr euch nicht fest in Gott, so werdet ihr nicht feststehen, beziehungsweise ihr werdet nicht gefestigt sein. Ohne Gottes Segen seid ihr, sind wir verratzt und verloren. Wir können nichts, auch nicht das Kleinste. An Gottes Segen ist alles gelegen. Schöner Spruch, den kann man gerne verinnerlichen. Ohne Gottes Segen ist alles verloren und alles nichtig. Amen.